Jetzt bleibt nur der Wind. Wenn alles nicht mehr sein wird, Tränen, Hunger, Motoren, Musik, dann wird nur noch der Wind sein. Er überdauert alles, Stein und Straße, selbst die unsterbliche Liebe. Und er wird in den kahlen Gesträuchen in unseren verschneiten Gräbern tröstlich singen. Und er wird an einem Sommerabend mit dem süßen Blumen verliebt tun und ihn zum Tanz spielen, heute Morgen immer. Ist der Wind weitlungig und weich, kann er säuseln, wenn er will. Sein Atem ist eine Macht und es gibt nichts, das ihn hindert.